Träflein Tänzchen wagen, will nun das Träflein Tänzchen wagen, mag er's nur sagen, ich spiel ihm auf. Mag er's nur sagen, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf. Soll ich ihm springen und Richt ihm geben, auf Tod und Leben, ich bin sein Mann. Soll ich ihm springen und Richt ihm geben, auf Tod und Leben, ich bin sein Mann, ja, ich bin sein Mann, ja, ich bin sein Mann. Ich will ganz leise, leise, leise, leise, leise, leise, leise, listigerweise von dem Geheimnis den Schleier ziehen. Mit meinen Kniffen, mit kecken Griffen, heute mit Speicheln, morgen mit Heucheln, werden Ränken, die Schiebelstehen, gehen widerstehen. Mit meinen Kniffen, mit kecken Griffen, heute mit Speicheln, morgen mit Heucheln, werden Ränken, die Schiebelstehen, widerstehen. Werden Ränken, die Schiebelstehen, werden Ränken, die Schiebelstehen, gehen widerstehen, gehen widerstehen. Will der Herr Graf ein Tänzchen nun wagen, will der Herr Graf ein Tänzchen nun wagen, mag er's nur sagen, ich spiel ihm auf. Mag er's nur sagen, ich spiel ihm auf, ja, ich spiel ihm auf.